Erster ein Lied für den Musikchef. Es ist ein Psalm von Asaf. Zweiter Gott, du bist der Hirte von Israel. Du wohnst über den Engeln. Zeige uns dein Licht. Dritter, zeige deine Kraft vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Komm und hilf uns. Vierter Gott, bringe uns zurück. Schau uns freundlich an, damit du uns rettest. Fünfter Herr, Gott über alle Heere. Wie lange bist du noch zornig auf unser Gebet? Sechster, du gibst uns Tränen als Brot. Wir müssen viele Tränen trinken. Siebter, unsere Nachbarn streiten über uns. Unsere Feinde lachen über uns. Achter, Gott über alle Heere, bringe uns zurück. Schau uns freundlich an, damit du uns rettest. Neunter, du hast ein Volk wie eine Pflanze aus Ägypten geholt. Du hast andere Völker vertrieben. Zehnter, du hast Platz für die Pflanze gemacht. Sie wuchs fest im Boden und füllte das Land. Elfter, ihr Schatten bedeckte die Berge. Ihre Zweige waren so groß wie starke Bäume. Zwölfter, die Zweige wuchsen bis zum Meer. Sie reichten bis zum großen Fluss Euphrat. Dreizehnter, warum hast du die Mauern zerstört? Jetzt nehmen alle Leute die Früchte weg. Vierzehnter, wilde Schweine fressen die Pflanze. Tiere vom Feld fressen sie auch. Fünfzehnter, Gott über alle Heere, komm bitte zurück. Schau vom Himmel und hilf dieser Pflanze. Sechzehnter, schütze die Pflanze, die du selbst gepflanzt hast. Schütze den Sohn, den du stark gemacht hast. Siebzehnter, die Pflanze brennt im Feuer. Die Menschen sterben, wenn du sie böse ansiehst. Achtzehnter, hilf dem Mann an deiner rechten Seite. Hilf dem Menschen, den du stark gemacht hast. Neunzehnter, dann gehen wir nicht mehr weg. Schenke uns Leben, dann rufen wir deinen Namen. Zwanzigster Herr, Gott über alle Heere, bringe uns zurück. Schau uns freundlich an, damit du uns rettest.